Wir haben Erika Blucher unlängst gebeten, bei unserer Ö1-Sommerreihe mit dem Titel Lieblingsstücke mitzuwirken, was die heute 87-jährige Schauspielerin, Sängerin und Autorin zu unserer Freude auch getan hat. Ich habe einfach ganz zu dem gegriffen, mit dem ich so persönlich was zu tun habe. Also das wird mit Sicherheit eine Pasticcio-Sendung, die sehr, sehr persönlich ist und nicht sehr klassisch. Und man wird auch was hören, was vielleicht schon zu bekannt geworden ist, weil ich es ehemals noch ganz frisch und jung gehört habe. Und das ist eines der musikalischen Lieblingsstücke von Erika Blucher. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema. Und jetzt komme ich zu einer anderen Sache, die ganz entfernt vielleicht auch mit Wien zu tun hat, weil wir sind doch so eine Walzerstadt, ne? Der Wiener Walzer, das macht uns ja aus. Aber ich liebe ganz besonders einen Walzer oder habe ihn schon immer so geliebt. Er ist jetzt sehr berühmt und bekannt geworden, vom Dmitri Schostakowitsch. Lustigerweise hat er diese Musik sein Jazz-Album genannt. Und da ist in der Suite Nummer 2 der Lyric Waltz. Und das ist mein Lieblingswalzer, ich muss es gestehen. Thank you. Musik war mir immer wichtig, aber natürlich, je erwachsener und je leidgeprüfter man ist. Also Musik ist ja auch etwas Heilendes. Also ich habe sehr oft auch bei der Musik Zuflucht gesucht. Und deswegen wurde mir das natürlich immer wesentlicher, auch wenn man einsam lebt, was ich ja im Prinzip immer getan habe, also allein, nicht vereinsamt, aber einsam, dann ist Musik einfach ein Begleiter zur Stille, die ich sehr brauche. Aber nur Stille geht nicht für mich, sondern dann muss irgendwann mal Musik mein Gesprächspartner werden. Musikalische Lieblingsstücke, ausgewählt und präsentiert von Erika Plucher, zu hören am 4. Juli. In dieser Ö1-Sommerreihe im Juli und August, immer am Samstag um 8.20 Uhr, werden Sie dann auch Johannes Silberschneider, Anne Bennent, Alina Fritsch, Markus Meyer und Michael Helter hören können.